Sie war eine Dame, atemberaubend schön und vermögend und eingeweiht in viele der mächtigen Geheimnisse. Wieso empfand sie dann diese Furcht? Sie lag als kalter Schweiß auf ihrem Rücken und ließ sie frösteln, trotz des Sommers und des prächtigen, schweren Stoffes, aus dem ihr Kleid gemacht war. Denn natürlich war er es. Er hatte sie zu sich bestellt. Und er liebte es, seine Besucher warten zu lassen. Und so wartete sie. Auf diesem langen Flur mit all den schweigenden Kindern und ihren traurigen Puppengesichtern. Sie war eine Dame, die erste am Hofe, die Favoritin des Zaren selbst, und doch ließ er sie am Morgen zu sich kommen, nur um sie dann warten zu lassen, am Ende dieser bizarren Parade. Sie war gleich nach dem morgendlichen Ankleiden in die Kirche geeilt, zur ersten Messe und von dort zu ihm. Und doch waren all diese Kinder schon da, die Kinder, Jungen und Mädchen, alle im Alter von 10 oder 11 Jahren. Manche mit Haaren so braun wie die Kastanien im Herbst und andere strohblond, als wäre ihr Haar aus reifem Weizen gemacht. Die Kinder, alle in ihren Sonntagskleidern, zusammengesunken auf ihren Stühlen. Irgendwann kam der riesenhafte Gehilfe durch die Tür am Ende des Flurs, und mit sich führte er eines der Kindlein. Es war wie eine Straße, auf welcher sich in beide Richtungen der Verkehr bewegte. Erst brachte der Gehilfe die Kinder zu ihm hinein, und heraus kamen die Hüllen kleiner Menschen. Die Kinder in ihnen waren verschwunden. Ja, sie fürchtete den Mann hinter der Türe, falls es überhaupt noch ein Mann war. Wie vermochte er eine solche Veränderung zu bewirken? Natürlich gab es in der Stadt Gerüchte. In jeder Kaffeerunde der besseren Gesellschaft kursierte eine andere Version der vermeintlichen Wahrheit. Und an den schiefen Tischen in den schmutzigen Wirtshäusern am Hafen gewiss auch. Nun hatte sie es mit ihren eigenen Augen gesehen. Die Verwandlung, das Verschwinden lassen. Und eigentlich wusste sie nicht so genau, was sie gesehen hat. Die Kinder wurden vom Gehilfen durch die dick gepolsterte Doppeltür hindurchgeführt. Das von Pockennarben zerfressene Gesicht des Riesen wirkte dabei unbewegt. Es verriet nichts. Es verriet alles. Die Kinder wurden hineingebracht, und heraus kamen die Schatten. In den Straßen und Gassen der Stadt flüsterte man furchtsam über ihn, mit Abscheu und mit Bewunderung, über den Mann, den Zauberer und über seine magischen Rituale und dass er Alte jung machen konnte. Die Dame hatte solches auf dem Flur nicht gesehen, aber sie hatte gesehen, wie die Kinder verschwunden waren und ihre Hüllen davongeführt wurden. Und je länger sie auf dem Flur ausharren musste, umso gründlicher erwachte das Entsetzen in ihr. Sie mochte aufspringen und davonlaufen, hinaus aus dem Palast, die prächtige Allee entlang, Richtung Osten. Die Dame wollte davonlaufen und nie mehr zurückkommen. Und sie bereute ihren leichtfertigen Wunsch, vorgebracht beim Zaren aus einer Laune heraus oder gar einfach nur aus der Langeweile eines ereignislosen Sonntagnachmittags bei einer Tasse Tee.